Erster eine Botschaft über die Wüste am Meer. Es kommt wie Stürme aus dem Süden. Es kommt aus der Wüste, aus einem schrecklichen Land. Zweiter, ich habe eine schwere Vision bekommen. Der Gewalttätige tut immer noch Böses. Der Zerstörer zerstört immer noch. Elam, greif an. Medien, belagere. Ich werde ihr Leid beenden. Dritter, darum schmerzen meine Hüften. Ich habe Schmerzen wie eine Frau, die ein Kind bekommt. Mir ist schwindelig, ich kann nicht hören. Ich bin erschrocken, ich kann nicht sehen. Vierter, meine Gedanken sind verwirrt. Große Angst macht mich fertig. Die Abenddämmerung, die ich liebe, macht mir jetzt Angst. Fünfter, man deckt den Tisch. Man legt Teppiche aus. Man isst und trinkt. Steht auf, ihr Fürsten. Macht die Schilde bereit. Sechster, der Herr sagte zu mir, geh und stelle einen Wächter auf. Er soll berichten, was er sieht. Siebter, wenn er Reiter sieht, oder Wagen mit Pferden, oder Reiter auf Eseln oder Kamelen, dann soll er genau zuhören. Achter, der Wächter rief, Herr, ich stehe jeden Tag auf dem Turm. Ich bleibe die ganze Nacht auf meiner Wache. Neunter, dann kamen Männer auf Pferden und Wagen mit Pferden. Sie sagten, Babel ist gefallen, Babel ist gefallen. Alle Götterbilder von Babel sind zerbrochen. Zehnter, oh, mein Volk, das so leiden musste. Ich habe euch gesagt, was der Herr, der Gott Israels, mir gezeigt hat. Elfter, eine Botschaft über Duma. Jemand ruft aus Seir zu mir, Wächter, wie spät ist es in der Nacht? Wächter, wie spät ist es? Zwölfter, der Wächter sagt, der Morgen kommt, aber auch die Nacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt wieder und fragt. Dreizehnter, eine Botschaft für den Abend. Ihr Karawanen aus Dedan, übernachtet im Wald. Vierzehnter, ihr Leute aus Thema, bringt Wasser für die Durstigen. Gebt den Flüchtlingen Brot. Fünfzehnter, sie sind geflohen, weil Schwerter da waren. Sie flohen vor dem gezogenen Schwert, vor dem gespannten Bogen und vor dem harten Kampf. Sechzehnter, der Herr sagte zu mir, in genau einem Jahr wird die ganze Macht von Kedar vorbei sein. Siebzehnter, nur wenige Krieger mit ihren Bögen werden von Kedar übrig bleiben. Ja, der Herr, der Gott Israels, hat das gesagt.